Lernen jede Sprache sofort, wo du immer hinkommst, dieses Wort. Es klingt berauschend so schön, um dran vorüber zu gehen. Die Liebe bleibt nun mal international, das kann jeder verstehen. Die Carmen sagt sie, sie, Nino lacht süß, oui, oui. Jedes blonde Gretchen ruft, ja, ja. Und die schwarze Sonja meint, ja, ja. Nur du sagst keinen Ton, so lang versuch ich schon. Hör auf diese zärtliche Melodie und mach mich glücklich wie noch nie. Sag endlich mir, sie, sie. Schwarze Sonja meint, da, da. Nur du sagst keinen Ton, so lang versuch ich schon. Hör auf diese zärtliche Melodie und mach mich glücklich wie noch nie. Sag endlich mir, sie, sie.